denn da draußen, da weht eine andere Luft, da draußen scheint die Sonne. Nun ade, du mein lieb Adel, es fällt so schwer, jedoch die Landstraße lässt uns niemals quer, jedoch die Landstraße lässt uns. Beide wandern aus, wohl in die weite Welt. Und zieht uns nach Jahren die Sehnsucht nach Haus, solange sie uns noch hält. Die Straße schon von Weitem, sie lockt und ruft. Komm her zu mir, Geselle, wir wehen eine andere Luft. Komm her zu mir, Geselle, eine andere Luft. Drum, Adel, in der Heimat weine nicht so sehr, wenn ich jetzt von dir gehe. Zieh die Äuglein auf Trübe und das Herz ist so schwer, Tränen rollen still und küsst dich auch ein anderer roter Mund, vielleicht zum letzten Male, dein Berg.